Gut, dann wir haben eine ganze Reihe von Fragen. Das können wir nicht heute. Dann wir machen Lotterie. Okay. Ja. Man macht die Lotto-Fee, ne? Wie viel? Okay. Nächste kommt hier Ilja. Bante, du hast gesagt, Objekte müssen mental artikuliert oder repräsentiert werden, damit der Geist sie fassen kann. Gehe ich richtig in der Annahme, dass dies auch für geistige Objekte, wie zum Beispiel Freude, Angst oder Wut gibt? Oder mentalisiere ich die körperliche Empfindung, die mit diesen geistigen Objekten einhergeht. Einhergeht, sehr schönes Deutsch, muss ich mir das merken. Einhergeht. Na prima. Gehen wir einher. Also, das ist sehr intellektuelle Frage. Es ist immer daran denken, normalerweise diese körperliche Bewusstsein und mentale Bewusstsein, die kommen zusammen. Wenn der Geist Konzentration und Weisheit hat, diese mentale Bewusstsein geht in den Vorgrund. Wenn nicht, dann mentale Bewusstsein geht in den Hintergrund. Wenn mentale Bewusstsein im Hintergrund ist, dann kann man nicht Meditation üben. Das geht dann einfach nicht. Dann, das ist Affegeist. Jetzt, wenn das Objekt der Betrachtung klar artikuliert wird im Geiste, das heißt, dass eine Achtsamkeit übt. Wenn eine Achtsamkeit übt, automatisch, er bleibt bei dem Objekt der Betrachtung. Und wenn er bleibt bei dem Objekt der Betrachtung, er kann verstehen, ob es heilsame Gefühle oder unheilsame Gefühle, weil er praktiziert das Wesen von Achtsamkeit, haben wir erklärt, ist die vier Grundlagen von Achtsamkeit. Dann die dann allmählich schmelzen zusammen. Dann man wird sehr, sehr klar bewusst, was heilsames Gefühl ist, was unheilsames Gefühl ist, was nützlich ist, was nicht nützlich ist, was mit guten Mitteln verbunden ist, Upaya, was nicht. Er weiß, welche Objekt zu Konzentration führt, welche Objekt ablenkt von Konzentration. Und er weiß, dass alles das ist zusammengesetzt und was zusammengesetzt ist vergänglich. Deswegen er lernt nicht zu haften. Und so kommt er zur Klarheit, ganz einfach. Diese Trennungen, das alles kommt zusammen. Je mehr man meditiert, desto klarer man wird, dass alles kommt zusammen in unserer Erfahrung. Wer trennt? Das ist dieser Geist gebunden an Konzepten. Wenn der Geist in Meditation Fortschritt macht, er wird nicht mehr an Konzepte gebunden, er wird mehr und mehr sich an eigene Erfahrung verlassen. Sehr wichtig zu verstehen. Diese Anhaftung an Konzepten ist der direkte Ausdruck von der Tatsache von Anhaftung. Wenn man anhaftet, man wird bestimmt auch anhaften an Ansichten. Wenn man nicht anhaftet, man wird nie an Ansichten anhaften. Wenn man nicht an Ansichten anhaftet, man nicht, nimmt nicht so diese unterscheidende Bewusstsein so ernst, weil man hat Erfahrung von der Vergänglichkeit. Liebe Bante, das ist nicht Lotterie. Machen wir Ausnahme. Gibt es etwas, um die Jugendlichen unseres Kulturkreises auf die bei uns so unpopuläre buddhistische Meditation Aufmerksamkeit zu machen, dass sie nicht den oft so langen Weg des Leidens gehen müssen? Es gibt so viele gute, jetzt indem ich ein bisschen Sozialarbeit in Indien mache und mich auch mit Kindern beschäftige. Es gibt sehr, sehr gute, zum Beispiel Qigong, wunderbar. Die Kinder können sehr gut Qigong lernen. Wenn man Qigong richtig macht, dann muss man sich konzentrieren. Man muss sie irgendwie Interesse aktivisieren. Die Kinder können sehr, sehr schnell lernen. Aber wenn sie nicht Interesse haben, sie lernen eben nicht. Die ganze Kunst in Erziehung, das jetzt in unserer modernen Zeit so viel vernachlässigt wird, deswegen die Erziehung so viele Probleme ist, dass das Kind basiert sich auf, sein ganzer Lehrgang basiert sich auf Interesse. Wenn er lernt ohne Interesse, auch wenn er sehr talentiert ist, er wird immer bedrückt. Je sensitiver er ist, desto mehr bedrückt. Wichtigste in Erziehung ist, Interesse zu wecken. Wenn Interesse ist nichts anderes als Talent. Große Interesse ist große Talent. Kleine Interesse ist klein Talent. Und wenn man Interesse wecken kann, die Kinder können Wunder machen. Aber wenn man sie zwingt und sie sind ohne Interesse, dann wenn sie, auch wenn sie was gelernt haben, werden sie gleich vergessen, weil sie dafür kein Interesse haben. Und man kann viele, viele gute Mittel finden, wie man Interesse weckt. Wenn sie Interesse haben, sie werden konzentriert. Wenn sie konzentrieren, sie lernen alles sehr wunderbar. Yoga, Meditation, Qigong, alles. Weil sie haben sehr flexiblen Geist. Aber Interesse muss da sein. Und die Hauptrolle von der Erzieher ist, dann Interesse zu wecken. Und mit dem System von unserer Erziehung ist es sehr schwer. Deswegen so große Krise in Europa von Erziehung. Überall. Egal ob Tschechien oder Deutschland oder England oder was immer. Große Krise von Erziehung. Krise von Erziehung ist Krise von unserem Kulturkreis, nichts anderes. Wir lernen ohne Motivation. Und was Resultat ist, sehen wir selbst. Na gut, dann nehmen wir noch wie viel Lotterieticket. Dann nehmen wir noch eins, das letzte. Aber das ist sehr lange. Haben wir schlechte Etikette. Mir schien, dass die Allgäuer Kuh sehr glücklich lässt. Auf jeden Fall glücklicher als viele Menschen auf der Erde. Aber nachdem ich die Fuchsgeschichte gehört habe, fasste ich viel mehr auf meine Gedanken auf. Ich verstand erst heute, als ich Gras unter Hand hatte, es riechte richtig gut. Jedes Tier haftet stark an einen Sinn und ist sehr stark verblendet. Ist das so? Natürlich ist das so. Wegen Verblendung wird man als Tier geboren. Das ist klar. Wenn man nicht viel Verblendung hat, wird man nicht als Tier geboren. Es gibt sehr gute Geschichten im Dhammapada-Kommentar. Es gab Ananda und Buddha. Der Buddha gab Unterweisung zu, ich glaube, 3 oder 4 Laien. Ein sah da mit Entzückung, hörte zu, andere dann hängte am Ast, das neben einem Baum war und hat immer damit gespielt. Andere hat immer in Erde, Erde begraben. Ja. Dann der Ananda fragt nachher, was soll das bedeuten? Und der Buddha sagt, derjenige, der mit Entzückung gehört hat, der ist in Mitte, er ist ein Sotapanna geworden. Er hat tiefe Erlebnis. Andere, der mit Ast gespielt hat, er war im früheren Leben vielmals Affe. Er konnte nicht diese Gewohnheiten überwinden, denn er hat nicht viel davon mitgekriegt. Andere, der war im früheren Leben, er war vielmals, er ist Sau gewesen. Und jetzt immer gehabt an diese Gewohnheit, ist bei ihm so stark, dass er konnte nicht die Worte klar fassen. Und es gab noch jemanden, der auch gegraben hat, und der war, wie sagt man, Erdewurm? Regenwurm. Er hat viele Leben als Regenwurm. Die Gewohnheiten sind das, was eigentlich macht uns. Wir sind nichts anderes als unsere Gewohnheiten. Selbst gibt es in der Gewohnheiten nicht. Man kann sie ändern, aber nicht so leicht. Wenn man lange Leben Affe war, dann der Affegeist Gewohnheit wird wohl sehr, sehr stark wird. Zeit wirkt, die Konzentration eine Zeitlupe auf. Wirkt die Konzentration gibt es höhere Weisen mit längeren Zeitzyklus und vielleicht höhere Konzentration. Ganze, bitte studieren Sie Buddhismus, ganze Kosmologie von Buddhismus ist basiert auf Geist. Je konzentrierter der Geist, desto länger wird entweder Zustand in Hölle oder in den Himmel. Sehr wichtig zu verstehen. Kann man sagen, dass die Bewusstsein so schnell sich wie Universum aus dehnt? Ich weiß nicht. Bitte meditieren. Nicht zu viele theoretische Fragen. Wenn man meditiert, alles wird klar. Wenn man Bewusstsein versteht, versteht man Universum. Wenn man kein Nichtbewusstsein versteht, auch wenn diese wissenschaftliche Fortschritt geht noch weiter und weiter und weiter, wird man nie Universum verstehen können. Das Geheimnis vom Universum ist Geheimnis von dem Geist. Die Alten wussten das sehr klar, obwohl wir so wunderbare Technik haben, wir sind immer nicht klar darüber. Der Sinn von Universum sind die Wesen. Ohne Wesen, kein Universum hat einen Sinn. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und noch letzte. Wieder sehr lange. Dann machen wir. Vier Zeit. Das Gleiche, kann man nichts machen. Wenn ich meine Aufmerksamkeit auf meinen Atmen richte, meine Empfindungen sensitiver werden und sich mein Geist wohlfühlt, wie gehe ich dann damit um? Nicht umgehen, einfach betrachten. Gehe ich weder zum Objekt und übe mich im Loslassen? Ich habe das alles schon erklärt. Wenn der Geist sich wohlfühlt, dann einfach, es wird ein Hindernis werden, wenn man auf diesen Zustand haftet, wenn dann diese Freude wird nicht lange dauern können. Wenn man das aber loslässt, dann wird es lange dauern und der Geist wird weiter verfeinert. Immer daran denken. Wenn ich hier Milchprodukte zu mir nehme, fühle ich mich traurig, weil unsere Freunde die Kühe zum Nutzen gehalten werden. Sie sind nicht frei. Ich mag es lieber, wenn sie frei sein können. Wie siehst du das? Ich sehe überhaupt nicht, dann bin ich glücklich. Wenn ich das sehe, dann werde ich nie glücklich sein. Nicht sich mit solchen Sachen beschäftigen, mit Meditation sich beschäftigen, alles wird klar. Die Kirche sind Kirche und sie werden, auch wenn man sich sehr Mühe gibt, sie werden immer Kirche bleiben. Aber wenn man sich in der Meditation Mühe gibt, man wird nicht mehr Affe sein. Bitte, bitte bemühen wir uns. Okay, dann wir rezitieren. Dann rezitieren wir das Sanskrit Herzsutra, dann rezitieren wir heute keine Pause, aber das macht nichts. Wir sind schon alte Brigade. Wir können 2 Stunden sitzen, kein Problem. So, dann rezitieren wir das am Ende. Dann Mantra von Mitleid, Bhavani, Mitgefi und Metasutta. Dann meditieren wir eine Weile und dann morgen wie üblich mit Qigong fangen wir an oder sollen wir Qigong, ja, wie üblich, okay. Wenn diejenigen, die morgen sehr weit weg reisen müssen und denken, dass sie zu müde werden, sie können länger schlafen, kein Problem. Du wolltest doch nur was zu deinem Projekt erzählen. Morgen. Morgen, nur nicht heute, sagen alle heute. Aber jetzt ist nicht keine Faulheit. So, dann. Om Namo Bhagavate Arya Pragya Paramita Jai Arya Avalokiteshvara Bodhisattva Gambhiram Pragya Paramita Charyam Charamano Vyavalokaya Tisma Panchaskhanda Stamscha Svabhava Shunyan Pashatisma Iha Shariputra Rupam Shunyata Shunyata Iva Rupam Rupam Napritak Shunyata Shunyataya Napritak Rupam Yat Rupam Sa Shunyata Ya Shunyata Tat Rupam Eva Meva Vedana Sangya Samskara Vigyanani Iha Shariputra Sarva Dharma Shunyata Lakshana Anutpana Aniruddha Amala Avimala Anuna Aparipurna Tasmat Shariputra Shunyata Na Rupam Na Vedana Na Sangya Na Samskara Na Vijnanam Na Chakshu Shrotra Gana Jihva Kaya Manamsi Na Rupa Shabda Ganda Rasa Sparshtavya Dharma Na Chakshu Dhatu Yava Na Mano Vijnana Dhatu Na Avidya Na Avidya Kshayo Yava Na Jara Maranam Na Jara Maranakshayo, na dukha samudaya nirodha marga, na jnanam na prapti, na prapti, tasma chariputra praptitva, bodhisattvasya pragya paramita mashritya viharati, achita avarana, chita avarana nastitva, atrasto viparyasa atikranto nishta, nirvana praptaha, Triadva Sarva Sambuddha Pragya Paramita Vashrityanuta Samyak Sambodhin Abhisambuddha Tasmaj Gyatavya Pragya Paramita Mahamantro Mahavidya Mantra Anutara Mantra Sama Asama Mantraha Sarva Dukha Prashamana Satya Anityatva Pragya Paramitaya Ukto Mantraha Satyatha Gate gate par gate parasam gate bodhisattva namo ratna trayaya namo arya avalokiteshvaraya bodhisattvaya mahasattvaya mahakarunikaya om sarva bhayeshu pranakaraya tasmai namaskritya Imam Arya Avalokiteshvara Tava, Nila, Kanta, Namo, Hridayam, Ava, Taishyam, Sarva, Arta, Sadhanam, Shubham, Ajayam, Sarva, Bhutanam, Bhava, Marga, Vishudakam, Om, Tat, Yatha, Aloke, Aloke, Loka, Mati, Atikrante, He, He, Hare, Maha, Bodhisattva, Smara, Smara, Hridayam, Kuru, Kuru, Karma, Sadhaya, Sadhaya, Dhuru, Dhuru, Vijayante, Maha, Vijayante, Dhara, Dhara, Dharendreshwara, Chala, Mala, Vimala, Amala, Mukti, Ehi, Ehi, Lokeshwara, Raga, Visham, Vinashara, Dvesha, Visham, Vinashara, Moha, Chala, Visham, Vinashara, Hulu, Hulu, Mala, Hulu, Hulu, Mala, Bulu, Bare, Padma, Nabha, Sara, Sara, Siri, Siri, Suru, Suru, Bodhya, Bodhya, Bodhaya, Bodhaya, Maitreya, Nila, Kanta, Darshana, Prahradaya, Swaha, Mahasiddhaya, Swaha, Siddha, Yogeshwaraya, Swaha, Nila Kantaya, Swaha, Padmahastaya, Swaha, Chakrayuktaya, Swaha, Shankha, Shudane, Bodhanaya, Swaha, Vama, Disha, Stita, Krishna Jinaya, Swaha, Vyadra, Charma, Nivasanaya, Swaha, Namo, Ratna, Trayaya, Namo, Arya, Avalokiteshwaraya, Om, Siddhyantu, Mantra, Padhaya, Swaha. Kusalene yantam santam padam abhisamecce sako ujuce sujuce suvacho chasse mudu anatimani santu sakoce suvaroce apakkicoce salahukavuti santindrioce nipakoce apagrabo kulesu ananugidho Nacha kundam samachare kinchi yenye vinyu pare upavadeyum sukinova kemino homtu sarve satta bhavantu sukitarta yeke chipana bhutatti tasava tavara va anavasesa dighava ye mahantava majima rasaka anakatula Ditta vayeva additta yeca dure vasanti avidure bhuta va sambhave siva sabbe satta bhavantu sukitartha na paro param nikubbete na atimanyete katanchinam kamchi vyaro sana patighasanya na anyamanya sadukham micheye Mata yata niyam putta mayusa eka putta manurakhe evampi sababhute sumanasam bhavaye aparimanam mettancha sarvalokasmin manasam bhavaye aparimanam udangadoccha tiriyancha asambadam averam asapattam thittam charam nisinnova sayanova Yavatasa vigatamiddho etam satim maditteye brahman etam viharam idam ahu dittim chanu paggama silava dasanena sampanno kame suvine yagedhan nahi jatu gambaseyam dunare iti